So, und nun die Mann um John Anderson, sprich Yes mit Owner of a Lonely Heart. Also mir klebt bei dieser Hitze die Zunge am Gaumen fest. Da hat die Sabine mir was Saures zu trinken gebracht. Schmeckt auch wirklich gut, aber ich denke mir, das muss auch mal was Süßes zwischendurch sein. Sweet und Coco. Ja, was die Brüder von Status Quo hier gleich besingen, würde ich bei diesem Wetter auch gerne machen. Genau 20.30 Uhr, RSH mit Verkehr und Wetter. Liebe Autofahrer, es liegen keine neuen Verkehrsmeldungen vor. Zum Wetter, nachts liegen die Werte zwischen 11 und 15 Grad. Morgen früh wird es wieder sonnig, warm und trocken mit Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad. An der Westküste gibt es zuerst noch etwas Nebel, aber im Laufe des Vormittags wird es zunehmend sonniger. Also denjenigen, der da so kalt wie Eis ist, hätte ich jetzt auch hier gerne im Studio. Das ist wirklich trotz der Klimaanlage brüllend warm. Da bleiben einem die Platten an den Fingern kleben. Ja, da habe ich ein Telefongespräch aus Flensburg. Wer ist denn da dran, bitte? Frau Hansen. Ach, Frau Hansen, schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Nische. Schön, was Sie für eine Musik machen tun. Das finde ich so schön. Oh. Ich will Ihnen das sagen, tu. Ja, das, ja. Das freut mich ja. Frau Hansen, wie alt sind Sie denn? Ja, ich bin 64 Jahre, nicht? Und mein Mann, der ist 65, nicht? Und dem müssten Sie mal sehen, der tanzt hier rum, nicht? Obwohl, der müsste ja liegen, nicht? Mit seinen Beinen ist das ja nun auch nicht mehr so wie früher, nicht? Aber Herr Nische, ich habe eine Bitte. Können Sie nicht noch ein bisschen härtere Musik spielen? Ja, das kann ich. Da muss ich gleich mal hier ein bisschen in den Platten rumwühlen. Das wäre so schön, wenn Sie mir den gefallen. Ja, ja, Frau Hansen, ich habe hier was. Das habe ich jetzt aufgelegt. Was und ist das denn, junger Mann? Oh, das werde ich Ihnen nicht verraten. Bleiben Sie dran. Tschüss, schönen Abend. Bis gleich. Radio Schleswig-Holstein, 20.44 Uhr, Andreas Nitschke mit dem Rockpot, Deckel auf, Deckel zu, klapp, klapp. Ich kriege hier übers Kommando gesagt, dass da ganz viele Anrufe kommen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Hörern bedanken. Das ist wirklich nett. Es macht sehr viel Spaß, wenn jemand anruft. Vielen Dank. So, und nach dem amerikanischen Bruce Springsteen mit Born in the USA nun die englischen Police, I Can't Stand Losing You. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, ich muss leider hier raus, es ist Zeit für den RSH-Report. Und zwar heute mit Cornelia Lillelund. Tja, danke schön. Lech Wałęsa darf nicht zur internationalen Friedenskonferenz nach Rom. Statt seiner fahren offizielle Regierungsvertreter Polen.